Auf dem Hügel entfernt, zwischen Felsen und Land, stand ein alt raues Kreuz, schon jahrhundertelang. An dem alt rauen Kreuz fanden viele ihr Glück, und auch ich wandte dort auf den Heiland den Weg. Altes Kreuz, altes Kreuz, so unbekannt und noch hartes Kraft, hartes Kraft, die selig machen kann. Kranke Herzen heilt dort Jesu liebende Hand. Öffnet jeden, der da kommt, das himmlische Land. Eine riesige Kluft scheidet Himmel und Erd, die den Menschen zu Gott jeden Zugang verwehrt. Ob du's glaubst oder nicht, hör das göttliche Wort. Nur das altraue Kreuz schlägt die Brücke zu Gott. Altes Kreuz, so unbekannt und doch hartes Kraft, die selig machen kann. Kranke Herzen heilt dort Jesu liebende Hand. Öffnet jeden, der da kommt, das himmlische Land. An dem altrauen Kreuz, auf dem Hügel entfernt, habe ich dich erkannt als Erlöser und Herrn. Als dein heiliges Blut an den Händen noch floss, sah im heiligen Blick ich die Liebe so groß. Altes Kreuz, so unbekannt und noch hartes Kraft, die selig machen kann. Kranke Herzen heilt dort Jesu liebende Hand. Öffnet jedem, der da kommt, das himmlische Land.